Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Unser Hörspiel heute führt zurück in das Jahr 1976 in die Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine Produktion aus dem Jahr 2017. Der Text stammt vom Autor Christian Bernhard, der in der erzählten Zeit ein Junge war. Christian Bernhard lebt in Köln. Er schreibt Theaterstücke und Prosa. 2017 erschien sein Buch Jana, Jana, Jana. Hören Sie jetzt das Hörspiel in der Regie von Wolfgang Sesko mit Musik von Andreas Bick. Merkwürdiger Junge, gefunden im Neuwagen. Von Christian Bernhard. Wie lange fahren wir denn noch? Noch Stunden. Halten wir irgendwann an? Später, irgendwann. Und wann ungefähr sind wir zu Hause? Am Nachmittag dann. Da hinten sitzt einer. Was meinst du? Da hinten sitzt einer. Was meinst du damit? Ach, nichts. Da hinten sitzt aber einer. Wo sitzt einer? Was für einer? Da sitzt ein Junge hinten. Was meinst du denn? Auf dem Parkplatz, an dem wir vorbeigefahren sind, saß da ein Junge? Nein. In dem Auto, das uns eben überholt hat? Nein, da hinten. Wo? Hinter uns sitzt ein Junge. Wo denn? Hier im Auto, hinter uns. Moment mal. Der sieht uns an. Das kann doch nicht wahr sein. Wo kommt der denn her? Ja, wo kommt der her? Das kann doch nicht sein. Papa! Ja, Moment, da kommt eine Baustelle. Wer bist du? Ich weiß nicht. Was machst du hier? Ich weiß nicht. Wie heißt du? Ich weiß nicht. Was machen wir mit ihm? Frag ihn, woher er kommt. Er sagt, er weiß es nicht. Papa! Frag ihn, wie er in das Auto gekommen ist. Wie bist du hier reingekommen? Ich weiß nicht. Ich bin hier aufgewacht. Er ist hier aufgewacht, hat er gesagt. Frag ihn, woher er kommt. Ich weiß nicht, wo ich komme. Ich bin hier aufgewacht. Wann denn? Vorhin schon. Ich bin aber noch müde. Als ich dich gesehen habe, warst du also schon länger da? Ja, das war ich. Viele Autos habe ich gesehen und zwei Parkplätze. Und was hast du noch gemacht? Hier hinten? Ja. Nichts. Ich habe aus dem Fenster gesehen und ich habe euch angesehen. Aber wie kommst du in unser neues Auto? Ja, das ist ein schönes Auto. Es ist wohl neu. Er weiß jedenfalls, was ein neues Auto ist. Übrigens muss ich mal. Woher kommst du, Junge? Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben es heute abgeholt. In der Fabrik in Stuttgart. Wir kommen aus Stuttgart und wir fahren auf der Autobahn Richtung Norden. Ja, das ist die Autobahn. Papa, was machen wir jetzt? Lass mich mal überlegen. Ich muss zur Toilette. Wir halten gleich an. Welche Farbe hat es? Es ist dunkelgrün. Dunkelgrün. Von innen sehe ich die Farbe nicht so gut. Weißt du jetzt wieder, wie du heißt? Nein. Wie alt bist du? So alt wie du. Ich glaube, du bist jünger als ich. Ich bin 8. Oder 10. Oder mehr. Du weißt also auch das nicht. Oder willst es nicht wissen. Ich bin 11. Du bist bestimmt 12. Hast du dich in das Auto hineingeschlichen? Nein, ich bin hier aufgewacht. Ich kenne dich. Was hat er gesagt? Er sagt, er kennt mich. Woher kennt er dich? Ich kenne dich nicht. Woher kennst du mich? Ich weiß nicht. Aber wie kommst du hierher? Ja, das ist ein schönes Auto. Ist es so dunkelgrün wie der Wald dort? Welcher Wald? Das ist ein Tannenwald. Vielleicht. Ein immergrüner Tannenwald. Wir fahren daran vorbei. Dann ist das Auto Tannenwaldgrün. So, so. Und außerdem, ich muss mal. Woher kennst du mich? Ich kenne dich einfach. Das hast du doch schon einmal gesagt. Ich kenne dich aber nicht. Aber jetzt kennst du mich. Nein. Wir fahren gleich raus. Die nächste Raststätte kommt in 20 Minuten. Wir müssen noch tanken. Frag ihn, welcher Tag heute ist. Weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Er weiß es nicht. Frag ihn, ob er weiß, welches Jahr wir haben. Weißt du, welches Jahr wir haben? Das Jahr heißt 1976. Woher weißt du das? Du weißt es doch auch. Aber ich weiß auch, wie ich heiße. Wie heißt du denn? Ich heiße Bettina. Und das ist Karl, mein Vater. Du bist meine Schwester. Nein. Er weiß, dass das Jahr 1976 ist. Und woher weißt du das jetzt, dass das Jahr 1976 ist? Na, das weiß ich, weil letztes Jahr das Jahr 1975 war. Ach, so einfach ist das. Ja, einfach eins mehr. 1976. Er hat die Zahl von der Zeitung abgelesen, die da hinten liegt. Ich habe es gesehen. Ja. Dann weißt du also doch nicht, welches Jahr es ist. Doch, ich weiß es. Vielleicht kommst du von einem anderen Stern. Vielleicht. Und das Leben hier ist dir ganz, ganz fremd. Ja, vielleicht. Wo sind wir hier? Dieses Land heißt Deutschland. Und wir leben in den 70er Jahren. Es geht uns gut. Wir haben gerade ein ziemlich teures, aber auch sehr gutes Auto gekauft. Den anderen geht es auch gut. In unserem Land haben wir Chancengleichheit, unsere Demokratie, die Gewaltenteilung. Alle haben Arbeit. Auch ich werde eine feste Stelle als Tierärztin haben, wenn ich studiert haben werde. Jeder kann tun, was er will oder was sie will. Vielleicht werde ich mich auf Katzen spezialisieren. Ja, jeder darf frei sein. Nein, jeder kann seinen Platz haben. Aber er muss sich an die Regeln halten, genauso wie alle anderen. Aber ganz so fest und streng ist es hier schon lange nicht mehr. Zum Glück. Mir kommt es aber manchmal so vor. Und ob ich überhaupt jemanden heiraten werde, das wird sich noch zeigen. Und was ist, wenn man alleine ist an seinem Platz in der Welt? Wir haben Telefone. Mit denen kannst du jederzeit andere Menschen anrufen. Du musst nur an einer Scheibe mit Zahlen drehen und schon kannst du mit jemandem sprechen, der woanders ist. Alle Häuser sind mit Kabeln verbunden. Du kannst auch einfach eine fremde Person anrufen. Ich weiß, was ein Telefon ist. Na also, das dachte ich mir doch. Dann weißt du ja auch etwas und kannst dich doch erinnern. Nein, ich kann mich daran nichts erinnern. Und wenn du etwas wissen möchtest, dafür gibt es überall Bibliotheken. Für alles gibt es Bücher. Wenn du etwas wissen möchtest, dann kannst du es in einem Buch nachlesen. Das glaube ich nicht. Doch, so ist es auf unserem Planeten. Wir haben auch Fernsehen auf unserer Erde und in unserem Land. Wir haben 3 Programme. Und die gehen mittags los und nachts ist das Programm zu Ende. Na gut, ich glaube dir. Geben wir ihn an der Raststätte ab? Setzen wir ihn da ab? Wahrscheinlich. Das habe ich gehört. Ich möchte nicht abgegeben werden. Warum? Doch, musst du aber. Ich möchte mitfahren. Er möchte mitfahren. Das geht nicht. Du kannst nicht mitfahren. So wie jetzt. Ich fahre einfach mit, auf dem hinteren Sitz, bis ins nächste Jahr. Und noch eins. Das geht leider nicht. Ich mag euch sehr gern. Ich möchte gerne weiter mitfahren. Geht leider nicht. Du bist von einem anderen Stern. Wartet mal. Ich schalte das Radio ein. Die Nachrichten. Wegen der Fahndung nach den flüchtigen Terroristen muss gebietsweise mit deutlichen Behinderungen gerechnet werden, teils mit zäh fließendem Verkehr. Auch einzelne Stauungen an Autobahnzufahrten und vereinzelt längere Stockungen des Verkehrs, vor allem im Bereich der Autobahnkreuzungen. Da, auf dem Parkplatz auf der anderen Seite, stehen sie wieder. Sie sind wirklich überall. Ja, viele Polizisten. Die Terroristen sind vielleicht irgendwo in der Nähe. Ha. Hier oder woanders? Müssen wir Angst haben? Ich habe keine Angst. Nein, müssen wir nicht. Vielleicht sind sie hier irgendwo. Die Terroristen wollen nichts von uns. Sie meinen nur bestimmte Menschen. Oder sie haben sich an einem Ort in der Nähe versteckt. Nein. Wahrscheinlich sind sie unterwegs. Sie sind auf der Flucht. Was du alles weißt. Woher weißt du das? Das habe ich gehört. Wo denn? Im Radio. Ach so. Wer auf der Flucht ist, darf nicht anhalten. Oder sie verstecken sich irgendwo. Das heißt Untergrund. Du weißt also doch etwas. Wer flüchtet, ist im Nirgendwo. Selbst wenn er irgendwo ist. Warum? Solange er nicht bleiben kann, wo er ist, ist das so. Da kommt die Raststätte. Geben wir ihn an der Tankstelle ab? Jetzt müssen wir dich leider abgeben. Ich möchte bitte weiter mitfahren. Papa? Er kann nicht mitfahren. Aber erst tanken wir. Guten Tag. Voll tanken, bitte. Ich will, dass wir dich hier abgeben. Warum? Damit wir weiterfahren können. Ich bin ganz leicht. Trotzdem, du musst dahin, wo du hingehörst. Aber ich gehöre hierhin. Nein. Ich bin dein Bruder. Nein, so ein Quatsch. Das bist du nicht. Du weißt nichts von mir. Doch, ich weiß einiges von dir. Du magst Katzen und du möchtest Tierärztin werden und heiraten. Das habe ich dir erzählt. Außerdem nicht heiraten. Ja, und ich habe sehr gut aufgepasst und habe mir gemerkt, was du gesagt hast. Denn ich bin dein Bruder und Brüder hören ihren Schwestern gut zu. Nein, du bist nicht mein Bruder. Warum nicht? Wir sehen uns ähnlich. Das stimmt doch gar nicht. Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Wir sagen es einfach. Das sagen wir nicht. Ich mag dich. Jemand anderes kann dich mitnehmen. Ich bin hier aufgewacht. Du kannst woanders wieder einschlafen. Aber ich bin hier aufgewacht. Da hinten stehen Polizisten mit ihren Polizeiautos. Sehe ich nicht. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Polizeiautos. 2 große, 3 normale. Sie suchen die Terroristen, die auf der Flucht sind. Ach, die da. Ja, die sorgen dafür, dass alles so bleibt, wie es vorgesehen ist. Dafür haben sie Waffen. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Alles wird anders. Von wegen. Aber du bist meine Schwester. Du wiederholst dich. Vielleicht bist du auch schon mal woanders aufgewacht. Nein, alles fängt hier in diesem schönen Auto an. Ich will jetzt nicht weiter mit dir reden. Ich will mit Karl allein sein. Aber warum? Zu dritt ist doch auch lustiger. Ich will es einfach. Du siehst ihn doch jeden Tag. Nein, das tue ich eben nicht. Und deshalb... So, wer muss zur Toilette? Ich. Ich habe außerdem Hunger. Ich auch und ich auch. Dann geht jetzt erst. Gehst du nicht? Doch, gleich. Du musst die Treppe nach unten benutzen. Wann geben wir ihn denn ab? Das machen wir gleich. Erst essen wir was. Sieh mal, wie er läuft. Er springt und hüpft dabei. Ja, er tanzt fast. Ja, er tanzt. Wie lebendig er ist. Und ich hatte schon gedacht, er sei etwas steif, so wie er da hinten ganz gerade gesessen hat. Der tut nur so. Du gehst zur Toilette, oder? Ja, ich gehe. Hey, hey, hilf mir bitte. Hallo, hier bin ich. Was machst du hinter der Glastür? Mach bitte auf, ich bin hier eingesperrt. Was soll das denn? Lass mich bitte heraus. Und wer hat dich da eingesperrt? Ich weiß nicht. Ich bin in den Gang hineingegangen, aber die Tür hat nur auf einer Seite eine Klinkel. Da hinten im Gang ist es schwarz. Jetzt bist du eingesperrt, wie ein Tier im Terrarium. Aber ich bin kein Tier. Du weißt ja gar nicht, wer oder was du bist. Aber ich weiß, was Tiere sind. Lass mich bitte heraus. Das ist ein Durchgang. Du kannst bestimmt auf der anderen Seite heraus, da, wo es schwarz ist. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Du wirst bestimmt bald gefunden. Wir müssen leider weiterfahren. Nein, ihr müsst mich mitnehmen. Ich gehöre doch zu euch. Du gehörst natürlich nicht zu uns. Doch, ich bin dein Bruder. Oh, schon wieder das. Das bist du nicht. Und ich will wirklich mit Karl allein weiterfahren. Warte doch einfach. Jemand anderes wird dich mitnehmen. Komm mal näher. Warum? Ich zeige dir etwas. Was denn? Schau mal, was ich hier habe. Eine kleine Katze. Wie süß, die ist ja süß. Woher hast du die? Die habe ich hier im Gang für dich gefunden. Sie ist für dich. Die ist ja wirklich süß und so klein. Sie hat ja einen weißen Fleck auf dem Kopf in der Mitte. Öffne mir die Tür und du kannst sie haben. Hm, na gut. Ist die süß? Komm her, Kätzchen. Sie heißt Betty, wie du. Woher weißt du das? Außerdem heiße ich nicht Betty. Ich habe ihr einen Namen gegeben. Ich nenne sie Weißfleck. Du kannst Weißfleck mitnehmen. Nein, das darf ich nicht. Oh, du bist eine süße kleine Katze. Kätzchen. Ja, das magst du. Kätzchen. Na gut, hier, ich gebe sie dir zurück. Warum? Behalt sie. Ich muss zur Toilette. Und ich darf sie sowieso nicht behalten. Außerdem gehört sie gar nicht uns. Sie ist frei. Sie kann gehen, wohin sie will. Es gibt hier bestimmt ganz viele davon. Trotzdem. Dann nehme ich Waldfleck für dich mit. Nein, das will ich nicht. Außerdem hat Karl eine Katzenallergie. Oder vielleicht, oder wahrscheinlich. Das gibt es nicht. Das glaube ich nicht. Ist aber wohl so. So. Und du kannst dich immer noch nicht an deinen Namen erinnern? Nein. Nun, wir werden sehen. Da bist du ja. Wir warten schon auf dich. Wir? Fahren wir jetzt weiter? Ja. Jetzt gleich. Der ist ja auch da. Und hat auch schon die Tür zugemacht. Du kannst wieder zumachen. Ich bin schon drin. Warum sitzt du denn schon so, als ob wir fahren würden? Wie denn? Du sitzt wie vorhin, ganz gerade. Ich mag das so. Du kannst nicht weiter mitfahren. Ich würde aber gern. Steig doch mal aus. Danke, nein. Ich bleib lieber hier sitzen. Papa, geben wir ihn jetzt ab? Papa? Karl! Ja. Vielleicht. Bitte, ich möchte weiter mitfahren. Komm, steig doch mal aus. Ich bleibe lieber hier sitzen. Wir fahren gleich weiter. Aber müssen wir ihn nicht doch abgeben? Da hinten neben der Tankstelle stehen zwei Polizeiautos. Und da kommen noch zwei. Ja, er kann nicht mitfahren. Aber wir werden ihn dann später abgeben. Aber warum nicht hier? Das können wir immer noch tun. Jetzt müssen wir fahren. Weißt du, woher wir kommen? Aus Stuttgart. Das weißt du, weil ich das schon gesagt habe. Da wohnen wir aber nicht. Wir wohnen woanders. Ihr habt das neue schnelle Auto aus der Fabrik abgeholt und fahrt jetzt nach Hause. Nach woanders. Ja, es ist schnell. Es hat einen V8-Motor mit fast 300 PS. Es ist ein S-Auto. S wie schnell. Es ist das schnellste Auto auf der Autobahn. Es ist eins der schnellsten. Aber die anderen überholen uns alle. Der Motor muss noch eingefahren werden. Später werden wir schnell fahren. Ja, wir fahren später schnell. Wir werden alle anderen überholen. Aber erst später. Wir. Ich auch. Ich fahre mit. Da hinten ist eine Burg auf einem Berg. Wo? Na rechts. Ja. Wir rasen durch die Kurven zur Burg hinauf. Da hinten kommt die Abfahrt. Nein. Weiter geradeaus auf der Autobahn. Nicht abfahren. Ach, vielleicht kurz nur. Ich erinnere mich an etwas. Vielleicht. Kennst du die Burg denn? Es ist die Burg berühmter Schlachten und Kämpfe. Also erinnerst du dich? Es sind Taten, die zählen. 1, 2, 3 und mehr Taten. Dass ich nicht lache. Woher hast du das denn? Ich kenne dich irgendwoher. Was? Es sind Taten, die zählen. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Gekämpft. Was? So. Er kommt mir bekannt vor. Und so. Besuchen wir einfach die Burg. Nein, das will ich nicht. Nein. Ach, Bettina. Immer... Da ist die Ausfahrt. Und da steht wieder Polizei unten. Eine Kontrolle. Stimmt. Das geht nicht. Das muss nicht sein. Wir fahren doch weiter. Schade. Aber wir wollen natürlich nicht kontrolliert werden. Wir fahren geradeaus. Zum Glück. Und du wirst gleich abgegeben. Du wirst abgesetzt. Sie sind wirklich überall. Man muss aufpassen, was man sagt. Was denn? Man muss heutzutage aufpassen, was man sagt. Sonst wird man verdächtigt. Und es gibt Probleme. Die Sitze hier drin sind so weich. Und das hier ist noch weicher. Was ist noch weicher? Ein weiches Fell ist weicher. Hier, für dich, von deinem Bruder. Wo denn? Hier unten. Rechts neben deinem Sitz. Fass doch mal an. Ach, wie schön. Was ist denn schön? Ach, nichts. Dieses Auto hat auch eine Tempoautomatik. So eingestellt fährt das Auto allein in diesem Tempo weiter. Seht ihr? Ich weiß, was sie mit dem Auto machen. Sie fahren damit komfortabel zu den Objekten, die sie verkaufen. Sie verkaufen Objekte, die sich nicht bewegen. Aber dafür bewegen sie sich in ihrem Auto mit hoher Geschwindigkeit zu den unbeweglichen Objekten hin. Ja, das hast du gut gesagt. Aber woher weißt du, dass ich in der Immobilienbranche arbeite? Er verkauft sie aber nicht. Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich habe das gelesen. Hinter dem Sitz steckt eine Mappe. Einkaufszentrum steht da. Karl plant Einkaufszentren. Das sind große Gebäude, in denen es viele einzelne kleinere Geschäfte gibt. Ich weiß, was ein Einkaufszentrum ist. Es geht um Investitionen, die sich dann auszahlen. Ja, das zahlt sich aus. Die werden jetzt überall gebaut. Was ist das da? Nichts. Das ist ja eine Katze. Wo kommt die denn her? Die hat er in der Raststätte gefunden. Was heißt gefunden? Die war plötzlich da, in einem Gang. Und du hast sie mitgenommen? Ja, sie hat mir gesagt, dass sie mitfahren möchte. Die Katze müssen wir leider an der nächsten Raststätte abgeben. Sie kann nicht mit uns mitfahren. Aber bitte, ich möchte sie behalten. Das geht leider nicht, Bettina, du weißt doch. Wirklich nicht. Nein, leider nicht. Na gut. Die nächste Raststätte kommt schon bald. Das ist aber schade. Aber ist die Katze nicht in der anderen Raststätte dann verloren, weil sie sich dort nicht auskennt? Die nächste Raststätte ist genauso gebaut wie die vorherige. Jemand wird sie finden und füttern. Schade, aber ich fahre weiter mit. Was ist das? Er hat das Fenster heruntergedreht. Was ist los? Der Wind weht. Katze hat Angst. Nein, sie ist neugierig. Dreh bitte das Fenster wieder hoch. Aber der Wind ist warm und schön. Der ist gar nicht schön. Dreh das Fenster wieder hoch. Wir fahren auf der Autobahn. Wir fahren aber nicht so schnell. Wenn du mit uns mitfahren möchtest, dann musst du das... Gut, dann lasse ich das Fenster wieder hochleiten. Hast du denn woanders noch andere Geschwister? Warum noch andere? Weil ich dein Bruder bin. Nein. Ich habe gar keine Geschwister. Und ich auch nicht. Doch, hast du. Mich, dein Bruder. Habe ich nicht. Ich habe mich selbst. Und das ist genug. Wir haben uns, oder nicht wahr? Ja. Du hast einen Bruder. Also, du hast wahrscheinlich wirklich einen Bruder. Wieso? Der da? Ich. Hier bin ich. Ich wollte es dir schon auf der Hinreise sagen. Was denn? Du hast bald einen Bruder. Du hast jetzt schon einen. Kriegt Marie-France etwa ein Kind? Ja, und du bekommst einen Bruder. Oh Mann, ich habe es mir schon gedacht. Bettina, jetzt mach doch bitte wieder das Fenster zu. Nein, wegen mir kannst du es offen lassen. Warum und wann? Schon bald. Wirklich? Ja. Sie bekommt ein Baby? Mhm. Sie ist schwanger. Warum? Marie-France hat sich das so gewünscht. Und du? Ich dann auch. Aber ich... Was denn? Und ich? Du bleibst die, die du für uns bist. Das ist nicht gut. Doch, das ist gut. Und Marie-France? Die mag dich genauso wie jetzt. Aber sie mag mich nicht. Vorher nicht und jetzt noch weniger. Doch, das tut sie. Du brauchst keinen neuen Bruder. Du hast schon einen. Du kannst ganz still sein. An mich denkt keiner. An mich auch nicht. Mensch, Bettina, du könntest dich auch freuen. Tu ich aber nicht. Und ich hatte mich auf die Fahrt gefreut. Welche Fahrt? Die hier. Ja, das ist schön. Das ist ein tolles Auto. Du kapierst es nicht. Doch, tu ich doch. Mir ist schlecht. Traum. Ich will anhalten. Weiß. Wirklich? Traum. Ja. Soll ich anhalten? Ja. Was? Nein, nein. Hier, nimm die Katze. Danke. Ich mag dich gern. Okay. Leitplanke, blaue Autobahnschilder, Seitenstreifen, Standstreifen, Mittelplanke, Fahrbahnmarkierung, grau, graue Bahn, weiß, weiß. Was du alles weißt. Leitplanke, grau, graue Bahn, weiße Streifen. Parkplatz, 3 Kilometer. Und warum hier? Weil es hier grün ist und auf einem Parkplatz nicht so viel los ist. Da können wir die Katze ungestört im Grünen aussetzen. Und wenn sie mag, dann läuft sie ins nächste Dorf. Da hat sie es besser als in einer Autobahnraststätte. Oder sie verhungert. Siehst du, da ist ein Dorf. Da kann sie hinwandern. Katzen fangen Mäuse und versorgen sich selbst. Sie mögen es aber sicher auch, wenn man sie füttert. Ja, es geht leider nicht anders. Ich bringe sie jetzt hinter die Bäume in die Wiese. Na gut, sie hat ja ihre Katzeninstinkte. Was machen denn die vielen Polizisten da? Da unten sind wirklich sehr viele Polizisten. Sie suchen etwas. Das nennt sich Polizeikette, wenn sie so nebeneinander gehen. Sie suchen die Terroristen. Da hinten auch. Überall ist die Polizei. Vielleicht suchen sie Katzen. Nein. Was passiert, wenn die Terroristen verhaften? Es gibt ein Verhör. Wahrscheinlich gibt es viele Verhöre, aber sie werden nichts sagen. Warum? Sie sagen natürlich nichts. Sie verraten nichts über andere und über ihre Pläne. Sie halten zusammen. Sind es viele Terroristen? Das ist unklar. Es sind wohl einige. Sie sagen dann, dass sie nichts wissen. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich weiß, dass du sagst, dass du nichts weißt. Ich bring die Katze jetzt weg. Warte bitte hier. Ja. Und jetzt drückst du den Knopf. Aber wir müssen im Bild sein und auch das ganze Auto. Das Auto passt nicht ganz rein, aber ihr beide, meine Familie. Er kommt mir so bekannt vor. Es ist wirklich merkwürdig. Was denn? Dann mach jetzt einfach das Foto und geh danach noch weiter zurück. als hätte ich den Jungen schon mal getroffen. Oder er sieht jemanden ähnlich, den du kennst. Nein. Hab ich gemacht. Gut. Das ist anders. Mir kommt er nicht bekannt vor. Dann noch eins mit dem ganzen Auto und uns beiden. Und denk dran, ruhig halten, wenn du drückst. Aber mir, als hätte ich... Da. Jetzt tanzt er wieder. Das kann er gut. Er weiß, dass wir ihn beobachten. Werde ich jetzt auch fotografiert? Leider nein. Vielleicht später. Bettina und ich am Auto? Du gehörst ja eigentlich nicht dazu. Aber ich gehöre zum Auto. Nein, das tust du leider auch nicht. Schau mal, dein Kätzchen kommt zurück zu dir. Komm her, Kätzchen. Sie ist wirklich zurückgekommen. Den ganzen Weg durch das hohe Gras. Weil sie dich mag. Kätzchen. Und ich mag dich auch. Kätzchen. Noch einmal trage ich sie nicht in die Wiese. Dann bleibt sie jetzt bei uns. Aber nur bis zur nächsten Raststätte. Und was macht er jetzt? Er raucht noch eine Zigarette. Er kann doch auch hier rauchen. Wegen uns macht er das nicht. Außerdem ist das Auto neu. Und warum geht er jetzt so langsam um das Auto herum? Er schaut es ganz genau an. Ja, weil es neu ist. Er will es kennenlernen. Er will sich jedes Detail einprägen. Ja. Kätzchen, darf ich auch mal? Ja. Die ist weich. Ja. Ich hab dich gern. Nachher geben wir dich ab. Nein, ich möchte mitfahren. Du bist meine Schwester. Ich meine die Katze. Außerdem ist Karl nicht mein Vater. Ist er doch. Wenn du nicht mehr sagst, ich bin deine Schwester, dann können wir Freunde sein. Freunde? Ja. Dann fahre ich weiter mit euch mit. Das geht wohl nicht. Du gehörst doch auch irgendwo hin. Ich komme mit nach woanders. Und ich helfe dir. Womit? Als neuer Bruder. Und wie? Dann ist der andere Neue nur der zweite und ich bin dein erster Bruder. Du bist es aber nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Was macht er jetzt? Er hat sich von hingekniet. Warum? Er untersucht etwas. Seine Hose wird schmutzig. Er trägt heute Jeans. Da ist das nicht so wichtig. Ist da etwas kaputt? Nein, das Auto ist doch neu. Was macht er denn? Da ist etwas. Und was macht er jetzt? Wohin geht er? Da stehen sie wieder. Es gibt wirklich sehr viele Polizisten. Sehr viele. Suchen sie. Sie fahren wahrscheinlich auf den Straßen. Sie sind unterwegs, in schnellen Autos. Wie wir. Die Polizei sucht uns aber nicht. Sie suchen jemanden, den sie mögen. Nein, das Gegenteil. Warum suchen sie ihn dann? Ach, du bist dumm. So dumm ist das nicht. Da, gleich kommt die Raststätte. Leider müssen wir auch dich jetzt abgeben. Ich weiß, dass es dir leid tut, weil du mich magst und weil ich dich mag. Wie gut du das weißt. Doch, euch beide mag ich sehr. Danke. Oh, das ist mir jetzt zu blöd. Und wann gibt es das Kind? Bald schon. In wenigen Monaten. Und es wird ein Junge. Aha. Marie-France ist sich ganz sicher. Sie sagt, sie könne es fühlen. Aber man weiß ja nie. Und wie wird er dann heißen? Wir wollten ihn Fabian nennen. Fabian! Das klingt gut, Fabian. An die Nachrichten. Wegen der Fahndung nach den flüchtigen Terroristen muss weiterhin mit Behinderungen gerechnet werden, teils mit erheblich... Das sieht hier wirklich aus wie vorhin. Als wären wir hier schon mal gewesen. Ja, wir fahren in einem schönen Kreis. Hier waren wir schon einmal. Alles sieht genauso aus. Diese Raststätten sind baugleich. Nur die Details sind anders. Dann bringe ich die Katze jetzt wieder in das Gebäude. Wartet bitte hier. Sie war unten im Gang bei den Toiletten. Nein, ich will die Katze selbst wegbringen. Gut, wenn du möchtest. Ich weiß es jetzt. Du bist mein Vater. Wie meinst du das? Du bist mein Vater. Nein, das bin ich doch nicht. Du bist jetzt mein Vater. Aber ich bin es leider nicht. Doch, ich glaube, dass das so sein soll. Woher weißt du denn, dass ich dein Vater bin? Ich bin in deinem neuen Auto aufgewacht, das du gekauft hast. Aber ich habe nicht dich gekauft. Das Auto kanntest du auch nicht. Doch. Jedenfalls aus dem Prospekt. Von Bildern und von den Beschreibungen. Du bist mein Vater. Was denkst du denn, was ein Vater ist? Ein Vater ist derjenige, der sich um mich kümmert und der mich mag. Ja gut. Jedenfalls mag ich dich, aber ich mag auch andere Menschen. Ich mag dich auch. Aber du musst doch irgendwo herkommen. Jeder kommt irgendwo her. Das weißt du doch, oder? Ich bin hier im Auto aufgewacht und war vorher nirgendwo. Das kann nicht sein. Auch wenn es nicht sein kann. Es ist aber genau so. Du bist ein merkwürdiges Kind. Die einen sind klüger als die anderen, die es nicht sind. Und woher weißt du das? Und woher kannst du die Sprache sprechen, die du jetzt und hier sprichst? Wir fahren besser weiter. Ja. Ja, wir fahren weiter. Wo ist er? Sitzt er im Auto? Er ist nicht da. War die Katze traurig? Ja. Bist du traurig? Nein. Sie wird sich schon zurechtfinden. Jemand wird sie finden und füttern. Ist er weg? Er ist weggegangen. Wohin ist er denn? Vielleicht zur Toilette? Aber ich habe ihn nicht gesehen. Wir müssen warten. Und geben wir ihn jetzt ab oder nicht? Er müsste längst zurück sein. Und jetzt? Müssen wir weiter? Wir haben Zeit. Da stehen wieder Polizeiautos. Und das eine sieht komisch aus. Wie ein großer hellgrüner Frosch aus Metall. Das ist ein gepanzerter Wagen. Sie haben eine Straßensperre aufgebaut. Komm. Wir setzen uns ins Auto. Sie halten wieder ein Auto an. Sie kontrollieren die Leute, die hier durchfahren. Dann werden sie auch uns kontrollieren. Sie kontrollieren fast jeden. Machen sie das den ganzen Tag? Ich weiß es nicht. Wen meinen die Terroristen? Keine normalen Leute. Sie suchen ihre Opfer genau aus. Sie kennen ihre Opfer genau. Sie wissen, wer es ist und was er macht. Dann könnten sie sich genauso mit ihren Opfern anfreunden. Sie glauben, ihre Opfer seien Selbsttäter und Schuldige. Sie könnten stattdessen diskutieren und demonstrieren. Das können sie nicht mehr. Wann fahren wir weiter? Wir können ihn nicht alleine zurücklassen. Dann gehe ich jetzt und suche ihn. Was machst du da? Ich suche dich hier überall. Das ist kalte schwarze Cola. Siehst du? Ganz süß, durch den Strohhalm. Ja. Willst du probieren, wie das schmeckt? Das weiß ich schon. Es schmeckt so gut, als hätte ich sowas Gutes noch nie getrunken. Hier, probier doch mal. Nein, das will ich nicht. Das willst du bestimmt. Hier. Na gut. Das ist gut. Hast du Geld? Nein. Aber wie hast du das bezahlt? Ich habe jemanden gefragt. Da hinten. Siehst du? Von denen habe ich die Cola. Das sind Herr Meller und Frau Meller. Die sehen aber etwas komisch aus. Wie denn? Ein bisschen ordentlich, oder? Wenn ihr mich nicht mitnehmt, dann fahre ich mit denen. Hast du sie gefragt? Nein, noch nicht. Wir nehmen dich jetzt weiter mit. Du kannst mit uns weiter mitfahren. Wirklich? Ich will aber nicht irgendwo abgegeben werden. Jedenfalls will ich Kai jetzt nicht hier lassen. Dann fahren wir zusammen weiter bis nach woanders? Ja, vielleicht auch bis nach woanders. Lass mich wieder trinken. Kai wird dir zeigen, wie schnell das Auto fährt. Hat er eben gesagt. Das ist toll. Schau mal, du musst dich so anlehnen und dabei trinken. Das ist lässig. Jetzt bist du sogar schon lässig. Hier, trink du wieder. Danke. Und jetzt komm aber mit zum Auto. Nein, erst muss ich noch so eine zweite schwarze Cola holen. Warte, bleib hier. Du kannst meine weiter trinken. Warte, bleib. Ich gehe. Ich möchte jetzt fahren. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Papa. Wo bist du? Mann, ich möchte, dass wir weiterfahren. Hallo. Hallo, Bettina. Das sind Herr Meller und Frau Meller. Guten Tag. Guten Tag, Bettina. Du bist also die Schwester von Fabian. Ja. Ich heiße Fabian. Du heißt also Fabian. Du bist doch seine Schwester. Ja. Fabian ist ein sehr netter Junge. Ja, das bin ich. Fabian ist sehr nett. Und ich bin seine Schwester. Willst du dich auch setzen, Bettina? Hier, bitteschön. Nein, nein, ich bleibe stehen. Wo ist denn euer Vater? Mein Vater, unser Vater ist hier irgendwo. Irgendwo? Ja, wir machen Rast hier. Wo ist denn das Kätzchen? Es ist unten, allein im Flur. Das weißt du ja. Komm jetzt mit. Nein, ich bleibe bei Frau Meller. Wir müssen jetzt gehen. Wir nicht. Fabian, komm jetzt bitte mit. Wir haben Zeit. Papa will Pause machen. Los, Fabian. Komm mit. Hier ist es schön. Fabian, hör jetzt auf deine Schwester. Eine große Schwester. Also, Fabian, hör, was deine Schwester sagt. Ja, mach das. Nein. Komm jetzt mit, Fabian. Hörst du? Na gut. Auf meine Schwester höre ich gern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fabian. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Ich habe Karl nicht gefunden. Er war nicht im Auto und woanders auch nicht. Vielleicht geht mein Papa spazieren. Dein Papa? Jemand stand am Auto und hat hineingeschaut. Das Auto hat ihm gefallen. Nein. Ja, das ist nicht wichtig. Weißt du, wo Karl ist? Nein, ich weiß nicht. Ich möchte, dass wir weiterfahren. Ja, wir fahren weiter. Wo ist er nur? Er ist nicht im Auto. Ich sehe es von hier. Wir gehen wieder rein. Nein, ich bleibe hier draußen und warte. Vielleicht sucht er jetzt uns und ist bei der Katze. Nein, da habe ich eben auch schon nachgesehen. Vielleicht kauft er Zigaretten oder noch andere Zigaretten. Nein, dann wäre er längst zurück. Er raucht ja auch gar nicht mehr. Wo ist er nur? Vielleicht sitzt er hier doch irgendwo. Hier sitzen viele. Alle Tische und Stühle sehen gleich aus. Das stimmt, so ist das eben. Sogar die Pflanzen sehen gleich aus. Und die Trennwände auch, aber die Leute nicht. Rote Lampen, die hängen an langen schwarzen Kabeln. Wir müssen durch den Raum gehen, bis da hinten hin. Und jeden ansehen. Warte. Da. Wir sehen auch von hier aus alle. Der, da und der. Der. Da. Der. Ja, die. Warte mal. Die. Der. Da. Oder. Der. Das ist er doch. Ich habe ihn sofort gesehen. Wo? An dem Tisch. An dem Tisch sitzt der Laien am Fenster. Warum sitzt er da? Da. Der Mann mit den vielen Haaren. Mit der Brille. Wie zwei Tropfen sehen die aus. Er stützt sich auf. Den Kopf in die Hände. Der nicht. Siehst du? Das ist doch nicht Karl. Er raucht doch gar nicht. Er raucht ja auch nicht. Und das ist er auch nicht. Doch, das ist er. Ich kenne ihn schon sehr gut. Du kennst ihn nicht sehr gut. Doch, das ist er. Was hat er denn? Er stützt sich auf. Denn sein Kopf ist schwer. Er ist sehr müde. Oder ist er das? Doch, ja. Ist er das? Stimmt. Das ist Karl. Ich habe ihn nicht erkannt. Was macht er da? Er beobachtet die Tischoberfläche. Papa, Karl, wir haben dich gesucht. Ja, schön, dass ihr hier seid. Was machst du hier? Ich sitze hier. Trinkst du Wasser? Ja. Was ist denn? Papa? Es ist gut. Ich sitze hier nur. Mir geht's gleich wieder besser. Dann kann ich wieder besser atmen. Ich glaube, es ist wegen der Katze. Das glaube ich nicht. Doch. Wir bleiben. Noch etwas. Ich muss mich ausruhen. Ich dachte, wir wollten weiterfahren. Natürlich, aber später. Aber wollen wir nicht über die Autobahn rasen? Fahren, nicht rasen. Wenn wir fahren, dann fahren wir schnell. Ja, das werden wir später. Ach, so ist das. Jetzt weiß ich also, was los ist. Was denn? Nichts. Wo gehst du hin? Ich gehe weg. Wohin geht sie? Ich weiß nicht. Kätzchen, Kätzchen. Was willst du denn hier? Ich möchte auch die Katze streicheln. Hier, bitte, nimm sie. Warum fahren wir nicht weiter? Karl geht es nicht gut. Warum? Es ist einfach so. Er hätte nicht rauchen sollen. Nur deshalb. Oder ist es von der Katze? Das glaube ich nicht. Er hat wieder gesagt, er kennt mich. Und hat er gesagt, woher? Er hat gesagt, er könnte mich kennen. Ja, du erinnerst ihn wohl an jemanden, den er kannte. Oder du erinnerst ihn an jemanden, den er kennen möchte. Und du erinnerst ihn an jemanden, der sich in einen tiefen, dunkelgrünen Wald verirrt hat. Und der... Und das stimmt alles überhaupt nicht. Wir sind auch auf der Autobahn und nicht im Wald. Vielleicht stimmst du aber auch nicht. Ja, ich weiß. Vielleicht bin ich eine Katze. Du bist keine Katze. Was bin ich denn? Du bist ein Junge. Ja, ich bin Fabian. Du erinnerst ihn vielleicht doch an jemand. Ja, dann bin ich jetzt der Ersatz für den jemand. Ein Ersatz? Ich bin ein Geschenk des Himmels. Karl mag dich wohl ganz gern. Das ist gut. Karl ist mein Vater. Wenn du ihn so nennen willst, ich mach's ja auch. Hier ist es langweilig. Wie lange dauert das wohl noch? Wie lange? Bis wir endlich weiterfahren. Du kannst ja hochgehen und fragen, wann er fahren will. Ja, ich gehe. Ich trinke noch eine schwarze Cola. Das ist ungesund. Es wird Krisen geben, noch andere, größere. Gewalt geht nicht. Ich muss noch länger hier sitzen bleiben. Gewalt geht überhaupt nicht. Ja. In Gewalt verrennst du dich. Alle müssen diskutieren. In Gewalt gehst du verloren. Nicht umbringen. Aber wir fahren bald weiter. Wir fahren bald weiter. Du hast ihn festgehalten. Ich habe es gesehen, als ich vorhin die Katze weggebracht habe. Wen festgehalten? Den Jungen. Ja, bestimmt. Warum? Weil wir uns mögen. Du hast ihn ganz lange festgehalten. Ja, er wollte festgehalten werden. Und jetzt? Jetzt warten wir hier. Danach fahren wir alle weiter. Werden wir dann auch kontrolliert? Ja, es ist besser, wenn wir nicht kontrolliert werden. Aber wir haben ein neues Auto. Das hilft auch nicht. Ich möchte nicht, dass sie unser Auto durchsuchen, weil... Wo ist er jetzt? Ich weiß nicht. Ach doch, da kommt er. Er hat doch wieder eine Cola. Das ist zu süß. Trink nicht so viel Cola. Doch, ich möchte aber. Das ist ungesund. Jedenfalls so viel. Wie viele hattest du schon? 1, 2, 3, 4 und... Dann kannst du keine mehr trinken. Ich möchte aber. Tut mir leid, das geht nicht. Ich habe sie aber selbst geholt. Hast du sie bezahlt? Nein, ich habe jemanden gefunden. Bring sie bitte zurück. Aber es ist meine. Du kannst keine weitere trinken. Doch. Nein, das ist zu viel. Ich will aber. Oder wir teilen. Teilen? Ja. Na gut. Wir teilen die schwarze Cola. Bettina? Könntest du so nett sein? Könntest du mir einen schwarzen Tee holen? Und einen weißen Joghurt? Bleib noch etwas sitzen, bis es wieder besser geht. Ja, ich kann gehen. Na gut. Geh du, Junge. Hier ist das Geld. Komm sofort. Schwarzer Tee und weißer Joghurt. Auf dem Joghurt steht stichfest. Kommt sofort. Danke. Die Polizisten halten den Jungen fest. Welche Polizisten? Sie sind eben hier reingekommen. Tatsächlich? Und sie halten den Jungen fest. Ja, was ist denn das? Er duckt sich, als wollten sie ihn, aber... Und er hält seine Ohren zu und zieht weg. Was ist denn das? Sie halten ihn nur fest. Zeigt auf uns. Soll ich ihm winken? Nein. Wir müssen ihm helfen. Lass mal. Einer kommt. Er kommt hierher. Ja, ich sehe ihn. Guten Tag. Guten Tag. Der Junge dort drüben sagt, dass er zu Ihnen gehört. Aber das kann ja wohl nicht sein, oder? Nein, der gehört nicht wirklich zu uns. Das dachte ich mir. Doch, er gehört zu uns. Ach ja? Ja und nein. Wie meinst du das? Jeder, der möchte, kann zu uns gehören. Er muss es nur sagen. Ach, so ist das. Er gehört jedenfalls nicht auf diese Raststätte. Dann ist es gut. Eine gute Reise noch. Was machen Sie mit ihm? Wir nehmen ihn mit. Wohin? Ja, was ist mit ihm? Wir bringen ihn zurück. Aber er kann einfach hier bleiben. Möglicherweise könnte er... Ein Junge allein auf der Autobahn? Was sollte er hier tun? Das ist richtig, natürlich. Er ist ja wohl allein. Das ist dann schon richtig so. Wahrscheinlich nicht. Jetzt sind wir wieder allein. Ja. Schade, dass er nicht mehr hier ist. Er hieß nicht Fabian. Nein. Bald gibt's einen echten Fabian. Fabian. Freust du dich? Mhm. Du freust dich sicher. Mal sehen. Genommen. Er wurde verhaftet. Nicht ganz. Aber so ähnlich. Er wurde aber mitgenommen. Ja. Merkwürdiger Junge gefunden im Neuwagen von Christian Bernhard. Sie hörten Roman Knischka als Karl, Maria Mauer als Bettina, Luis Simois als Junge, Fritz Hammer als Herr Meller, Maria Hartmann als Frau Meller, Ulrich Lipka als Nachrichtensprecher und Viktor Neumann als Polizist. Komposition Andreas Bick, Ton und Technik Jean Schimschak, Regieassistenz Esther Schelander, Regie Wolfgang Sesko. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.